2 Timothy chapter 2. 2. Timotheus 2. Let's read it one more time. Lesen wir das nochmals. Verse 19. Vers 19. Nevertheless, the firm foundation of God stands, having this seal. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. The Lord knows those who are His. Der Herr kennt, die sein sind. And that speaks of His spokesman. Da ist die Rede von seinen Sprechern. The people who are His, who communicate His word correctly. Die Leute, die ihm gehören und die sein Wort auf korrekte Weise wiedergeben. And let everyone who names the name of the Lord abstain from wickedness. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Now in a large house there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and earthenware. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. And some to honor and some to dishonor. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Therefore, if a man cleanses himself from these things, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, he will be a vessel for honor, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, sanctified, geheiligt, useful to the master, nützlich dem Hausherrn, prepared for every good work, zu jedem guten Werk bereitet. Lord, bless these words, I pray. Herr, ich bete, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. This is the third and last part of this series. Dies ist nun der dritte und letzte Teil dieser Serie. Being a vessel of honor, useful to the master. Ein Gefäß zur Ehre sein, nützlich dem Hausherrn. And it depends on being prepared. Und es geht darum, vorbereitet zu sein. And it depends on being cleansed. Und es geht darum, gereinigt zu sein. And as we study the text, und wenn wir diesen Text studieren, the cleansing in verse 18, diese Reinigung im Vers 18, is about being cleansed of bad influence. Da geht es darum, von schlechten Einflüssen gereinigt zu sein. Men who have gone astray from the truth. Männer, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Saying that the resurrection has already taken place. Indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. And thus they upset the faith of some. Und den Glauben mancher zerstören. It wasn't so much the error, es war nicht so sehr der Fehler of what they believed, dessen, was sie geglaubt haben. It was why they made the mistake. Sondern es ging um das, warum sie diesen Fehler machten. It wasn't so much that they believed the resurrection had happened. Es war nicht so sehr das, dass sie geglaubt haben, die Auferstehung sei schon geschehen. It was why they believed it had happened. Sondern es ging darum, warum sie daran glaubten, and dass es schon geschehen wäre. And it wasn't just one doctrinal error that was upsetting the faith of some people. Und es war nicht bloß ein Fehler in der Lehre, der diese Leute da sozusagen ja, verärgert hat. Not verärgert, but destroying the faith of some people, oder der also den Glauben dieser Menschen zerstört hatte, turning it upside down, der das Ganze umgedreht hat. It wasn't a doctrinal mistake, es war nicht ein lehrmäßiger Fehler, but it was a particular way of looking at the scripture, sondern es war eine ganz besondere Art, die Schrift anzusehen. These people were spiritualizing away, diese Leute haben einfach alles vergeistigt. Major doctrines of the Bible. Und zwar ganz wichtige Lehren der Bibel. And the way they turned or destroyed the faith of people, und die Art und Weise, wie sie den Glauben von Menschen zerstörten, was they stripped the Bible of a plain, let's say this, they stripped the Bible of its authority through a plain and simple interpretation. Also das geschah dadurch, dass sie die Bibel ihrer ganz deutlichen und eindeutigen Autorität enthoben. In John chapter 5, Jesus said, marvel not. In Johannes 5 heißt es von Jesus, wundert euch nicht. In verse 28. In Vers 28. For the day will come, weil dieser Tag wird kommen, when the dead will rise, wo die Toten auferstehen werden. Marvel not, the dead will rise. Wundert euch nicht darüber, die Toten, sie werden auferstehen. These people came along and said, oh, that's only speaking of a spiritual resurrection. Und diese Leute sind nun hergekommen und haben gesagt, na, da ist doch nur die Rede von dem geistlichen Auferstehen. No, Jesus said, wait a minute. He said, marvel not, the dead will rise. Nein, Jesus hat gesagt, wundert euch nicht, die Toten, sie werden auferstehen. It was very plain and very simple what he said. Das war ganz deutlich und einfach, was er sagte. Resurrection of the dead. Eine Auferstehung der Toten. Oh, he didn't mean that. Ach, das hat er nicht gemeint. He was speaking of a spiritual resurrection when we got saved. Er hat von einer geistlichen Auferstehung gesprochen, wenn wir errettet werden. The mistake is not the issue. Also es geht nicht um den Fehler, der gemacht wurde. Because that is still an application, our spiritual resurrection. Weil das ist noch immer eine Anwendungsmöglichkeit, diese geistliche Auferstehung. But it was the way they viewed the scripture. Sondern es ging um die Sichtweise, die sie der Schrift entgegenbrachten. They were neutralizing a plain and evident truth in the Bible. Sie neutralisierten diese ganz klare und offensichtliche Wahrheit in der Bibel. And if anyone comes and takes away the authority that the scripture has, und wenn da jemand kommt und diese Autorität wegnimmt, die die Schrift for hat, us to read it, und zwar für uns, die wir sie lesen, as individual believers, als einzelne Gläubige, then we have no authority in our lives. Dann haben wir keine Autorität in unserem Leben. Then how can we go to the scripture? Wie können wir dann uns mit der Schrift beschäftigen? How do I know Jesus really meant what he said? Wie weiß ich dann, dass Jesus wirklich das gemeint hat, was er sagte? Put your treasures in heaven. Sammelt die Schätze im Himmel. Is there really a heaven? Gibt's wirklich einen Himmel? Maybe heaven's on earth when you get saved. Vielleicht ist der Himmel hier auf Erden, wenn du errettet wirst. Maybe there's not really a hell. Vielleicht gibt's nicht wirklich eine Hölle. Maybe he didn't really mean that. Vielleicht hat er das gar nicht gemeint. Let's find a prophet and ask Jesus what he really and ask what Jesus really meant. Wir wollen einen Propheten aufsuchen und wollen ihn fragen, was Jesus wirklich gemeint hat. And suddenly I have no desire to read the scripture. Und plötzlich habe ich da kein Interesse mehr, die Schrift zu lesen. Because I think I need this supernatural, spiritual, mystical insight. Weil ich glaube, dann ich brauche so einen übernatürlichen, mystischen Einblick. To understand what Jesus plainly said. Um zu verstehen, was Jesus so deutlich ausgesprochen hat. Now, I'll give you an example. Turn to Matthew chapter 5. Ich will euch ein Beispiel geben. Blättert einmal zu Matthäus 5. Now we do need the Holy Spirit. Nun, wir brauchen den Heiligen Geist. To teach us. Er muss uns lehren. Someone said this. Jemand hat einmal gesagt, I can work in a bakery. Ich kann in einer Bäckerei arbeiten. 10,000 loaves of bread can go through my hand every day. Da können 10,000 Laib Brot durch meine Hände wandern jeden Tag. And yet I can go home hungry every day. Und dennoch kann ich jeden Tag hungrig nach Hause zurückkehren. That's like some people, they read Bible reading programs every day. Das ist so wie bei manchen Leuten. Sie haben jeden Tag ihre Bibelleseprogramme. But they go to bed hungry. Aber sie gehen dann hungrig ins Bett. Because only the Holy Spirit can make the application to my life. Weil nur der Heilige Geist dann die Anwendung für mein Leben aufzeigen kann. Someone asked me at the door last week. Letzte Woche hat mich jemand bei der Tür gefragt. When you say a plain interpretation, are you saying that we believe the literal interpretation of the Bible? Wenn du sagst eine deutliche Interpretation der Schrift, meinst du dann damit, wir glauben buchstäblich an die Schrift? The word literal is a bit of a funny word. Nun, dieses Wort buchstäblich ist ein etwas lustiges Wort. Not lustiges, oder ein seltsames, a difficult word. Oder a difficult word. Also ein schwieriges Wort. It can be interpreted different ways. Das kann auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden. In one sense we do believe in a literal. Auf eine Art und Weise glauben wir buchstäblich an die Schrift. In another way we don't. Aber auf andere Weise auch nicht. Yesterday I was at a wedding. Gestern war ich bei einer Hochzeit. And we read from Proverbs 31. Und da wurde aus den Sprüchen 31 vorgelesen. That a woman of God, she works diligently with her hands. Dass eine Frau Gottes ganz fleißig mit ihren Händen ist. With one of those weaving things. Und zwar wenn es um Webereien geht. Now, what do you do with those things? Also was machst du da? Yeah. Du webst da. Right. So someone says, well, if I want to fear God, nun hat jemand gesagt, wenn ich also Gott fürchte, I gotta buy one of those. Dann muss ich doch sowas kaufen. But where can you get one? Na, wo kann ich so einen Webstuhl bekommen? I don't know, they don't make them anymore. Na, ich weiß nicht, die erzeugen das ja nicht Let's mehr. Go to a museum. Wir wollen in ein Museum gehen. Maybe we can buy one in a museum. Vielleicht können wir einen solchen Webstuhl in einem Museum kaufen. And then we can be women of God. Und dann können wir Frauen Gottes sein. See, some people take it to the extreme in a ridiculous application. Also da hat jemand eine Sache bis ins Extrem getrieben durch diese lächerliche Anwendung. From the rising of the sun. vom Aufgehen der Sonne. Now the sun doesn't rise, actually. Nun, buchstäblich geht die Sonne nicht auf. Right? The earth is turning. Die Erde dreht sich um die Sonne. Jesus didn't say, from the turning of the world, aber Jesus hat nicht gesagt, vom Drehen der Welt, from the rising of the sun. Sondern vom Aufgehen der Sonne. Why? Because that's how people plainly understand. Warum? Weil die Leute das einfach so deutlich verstehen. The changing of the day. Der Wechsel des Tages. Sun rises. Die Sonne geht auf. No, no, Jesus made a mistake. The sun does not rise. The world turns. Nein, Jesus hat da einen Fehler gemacht. Die Sonne, sie geht nicht auf, sondern die Welt dreht sich. No, Jesus is turning. He's speaking in plain language that we can understand. Jesus hat einfach mit deutlicher Sprache gesprochen, so dass wir es verstehen können. Now look at this in verse 29, Matthew 5. Schau dich das einmal in Vers 29 an in Matthäus 5. That's why we use the word plain. Deshalb verwenden wir dieses Wort ganz deutlich. It recognizes figures of speech. Dadurch werden Sprachfiguren erkannt. You read it like you'd read a newspaper. Du liest es einfach so, wie du die Zeitung lesen würdest. Okay. Verse 29. If your right eye makes you stumble, Vers 29. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, tear it out. So reiß es aus. And throw it from you. Und wirf es von dir. Don't just hold it in your hand. Also halt's nicht bloß in der Hand. You don't hold that eye in you. You throw that eye away. Du hältst dieses Auge nicht bloß in der Hand, sondern du wirfst es weg. Wirf es weg von dir. For it is better for you that one of the parts of your body perish. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt, than your whole body be thrown into Gehenna. Und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Hölle is there, Gehenna. Also das Wort Hölle ist hier Gehenna. It's not Hades, but it's the lake of fire. Nicht Hades, sondern dieser Feuersee. Revelations 20. Offenbarung 20. If your right hand makes you stumble, und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, cut it off. So hau sie ab. Oh boy. Junge. Your right hand makes you stumble. Deine rechte Hand führt dich zum Straucheln. If your right hand steals candy bars, also wenn du mit deiner rechten Hand jetzt irgendwas stiehlst, if your right hand writes terrible letters to people, wenn deine rechte Hand schlimme Briefe an Menschen richtet, cut it off. Dann schneid sie ab. Hau sie ab. Take an axe and just. Or now we have these electric saws. Also nimm eine Axt und also jetzt haben wir diese elektrischen Sägen da. Just call them chop saws, you know. Chop that thing right off. Das ist eine Kreissäge, nicht? Also da schneid sie durch mit der Kreissäge. Chop it right off. Schneid sie einfach durch. And throw it from you. Und wirf sie weg. Don't just chop it off. Also schneid nicht nur ab, pick diese that Hand, thing up with your left hand and throw sondern it away. Nimm sie dann mit der linken Hand und wirf's weg. Wow. For it is better for you that one of the parts of your body perish. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt. Than your whole body be thrown into Gehenna. Und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Now is this plain truth? Nun, steht da eine wirklich deutliche Wahrheit? Or is he speaking figuratively? Oder spricht er hier figurative Weise? That's the question tonight. Das ist nun die Frage heute Abend. Think about it. Denk drüber nach. As you're thinking about it, und während ihr über das nachdenkt, look at 2 Timothy 2 again. Schauen wir nochmals zum 2. Timotheus 2. Vers 15. Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Handling accurately the word of truth. Der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Remember what I said last week. Erinnert ihr euch daran, was ich letzte Woche sagte? Before you do anything, read everything. Bevor du irgendwas tust, lese alles. I'll give the illustration again. Ich gebe nochmals diese Illustration. When I was a little boy, we had a test in school. Als ich ein kleiner Junge war, da gab es eine Prüfung in der Because Schule. I was a slow reader, it was to my advantage. Und weil ich ein langsamer Leser war, war das für mich ein Vorteil. It said, before you do anything, read everything. Da hieß es, bevor du auch irgendwas nur ausfüllst oder tust, lies alles. Before I could even finish the sentence, und bevor ich diesen Satz noch fertig lesen konnte, I heard students saying, Kakadulu! Habe ich schon andere Schüler gehört, die gerufen haben, Kakadulu! Quack, quack, quack, quack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I thought, what is going on? Und ich habe mir gedacht, was ist denn da los? I looked down. Ich habe wieder hingeblickt. First question. Erste Frage. Quack like a duck. Quake wie eine Ente. Second one. Make a rooster sound. Zweite Sache, schreie, krächze wie ein Hahn. Third one, count the ten as fast as you can. Zähle bis zehn, so schnell du kannst. Dritte and it was so ridiculous. Das war so lächerlich. And I was so ashamed that I was reading slow, that I didn't do anything. Und ich genierte mich, dass ich so langsam lese und dass ich da nichts tun konnte. Because these people were already jumping around their chairs. Weil diese Leute, sie umringten bereits ihre Sessel. And I didn't even say quack quack yet. Ich habe nicht einmal noch quack quack gesagt. Now if I say quack quack now, everyone's going to say, "Look, Rob reads so slow. He's four behind us." Also wenn jetzt zum Beispiel ich mit diesem quack quack anfange, dann werden die alle sagen: "Schau, der Robert, der liest so langsam. Der ist ja vier Schritte hinter uns." I'm not doing anything. Also ich werde gar nichts tun. To my advantage. Das war zu meinem Vorteil. Because the last question, which was number 20, weil die letzte Frage, das war die Frage 20, said, "Now that you've read everything, don't do anything." Da stand: Jetzt, wo du alles durchgelesen hast, jetzt mach nichts. Study the word. Studiere das Wort. Show yourself approved. Erweise dich als ein Arbeiter. Let's go back to Matthew 5. Zurück zu Matthäus 5. If your right eye makes you stumble, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, if you look at women who aren't your wife, wenn du Frauen anblickst, die nicht deine eigene Ehefrau sind, get a spoon, dann nimm einen Gabel da. Jesus said, "And pluck that eye out." Und Jesus hat gesagt, reiß dieses Auge raus. When it falls in your hand, und dann, wenn es in deine Hand fällt, dann wirf es weg. Don't save it, throw it. Heb's nicht auf, sondern wirf es weg. And if you have a problem with beating your children, und wenn du Probleme hast im Umgang mit deinen Kindern und sie schlägst, cut your hand off and throw that thing away. Dann schneide diese Hand ab und wirf sie weg. The question is, what did Jesus mean here? Die Frage stellt sich, was hat Jesus hier gemeint? Was he speaking plainly? Wann spricht er jetzt deutlich? Or was he speaking figuratively? Oder spricht er hier in übertragener Weise? Turn to verse 17. Blätter zum Vers 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um die Propheten oder das Gesetz aufzuheben. Verse 17, Matthew 5. Also Matthäus 5, Vers 17. Go ahead. Da heißt es, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. I did not come to abolish, but to fulfill. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. For truly I say to you, unless until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass away from the law until all is accomplished. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Whoever then annuls one of the least of these commandments and so teaches others, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, shall be called least in the kingdom of heaven, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Whoever keeps and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. For I say to you, denn ich sage euch, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you shall not enter the kingdom of heaven. Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Is he speaking plainly? Spricht er hier deutlich? He is. Buchstäblich, er But macht what das, is ja. he speaking plainly about? Aber wovon spricht er ganz deutlich? This is the question. Da ist die Frage. Verse 17, it's about the law. Vers 17, es geht um das Gesetz. Jesus came to save the world. Jesus ist gekommen, um die Welt zu erretten. He came to shed his blood. Er ist gekommen, um sein Blut zu vergießen. For anyone who would receive it. Für jeden, der das annimmt. And recognize themselves as hopeless sinners. Und sich als hoffnungsloser Sünder erkennt. The law came. Das Gesetz kam. Romans chapter 3 verse 19. Römer 3, 19. That every self-righteous mouth would be shut. Damit jeder selbstgerechte Mund sich verschließe. That every mouth would just shut up. Dass einfach jeder seinen Mund hält. Before a holy God. Vor einem heiligen Gott. Just How does your righteousness measure up against God's? Wie ist deine Gerechtigkeit im Vergleich zu der von Gott? Cat got your tongue? Did the cat get your tongue? We say in America. Hast du die Zunge verschluckt? Nothing to say? Hast du nichts zu sagen? Good. Gut. That's what the law came to do. Darum ist das Gesetz gekommen. But. Aber. People didn't take the law plainly. Aber die Leute haben das Gesetz nicht buchstäblich genommen. They didn't understand. They weren't honest. Die verstanden das nicht. Sie waren nicht ehrlich. We don't commit adultery. Wir begehen keinen Ehebruch. We are righteous. Wir sind gerecht. We've never murdered. Wir haben niemand umgebracht. If we die tonight, we will surely get to heaven. Wenn wir heute Abend sterben, kommen wir ganz sicher in den Himmel. Why? Warum? I've never murdered. Und ich habe niemals jemand umgebracht. I don't steal. Ich stehle nicht. I have never committed adultery. Hab niemals Ehebruch begangen. You're good, huh? Du bist gut, nicht wahr? Well, I don't want to say it myself. Nun, ich möchte das nicht so ausdrücken selbst. You're righteous, huh? Du bist gerecht, nicht wahr? Not as good as some, but better than most. Nun, nicht so gut vielleicht wie einige, aber besser als die meisten. And Jesus would say this. Und Jesus sagt dazu Folgendes. You have heard in verse 21 that the ancients were told, you shall not commit murder. Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. And whoever commits murder shall be liable to the court. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Whoever shall say to his brother Raka. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka. How many people have said Raka this week? Wie viele haben dieses Wochenende Raka gesagt? Thank God no one said it. Dank sei Gott, dass es niemand gesagt hat. Before the Supreme Court. Dem Hohen Rat verfallen sein wird. And whoever shall say, you fool, wer aber sagt, du Narr, shall be guilty enough to go into Gehenna. Der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Is Jesus speaking figuratively here or plainly? Spricht Jesus hier auf übertragene Weise oder spricht er buchstäblich? Very plainly. Sehr deutlich spricht But er. Aber, he's speaking about the law. Aber er spricht vom Gesetz. He is expounding on the law. Er erläutert das Gesetz. He's speaking to people who know the law. Er spricht zu Menschen, die das Gesetz kennen. And the law is not shutting their mouth. Und das Gesetz verschließt ihnen nicht den Mund. The law is not bringing them to Christ. Und das Gesetz drängt sie nicht zu Christus. Or people who have understood the law and their mouths are shut. Oder er spricht von Menschen, die das Gesetz verstanden haben und deren Mund verschlossen ist. What did he mean? Was meinte er? Look at verse 27. Schaut euch den Vers 27 an. You have heard that it was said you shall not commit adultery. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. But I say to you, ich aber sage that everyone who looks on a woman to lust for her, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, has committed adultery with her in his heart. Schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. If your right eye makes you stumble, tear it out. Wenn dein rechtes Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Wie viele Einäugige haben wir heute hier? How many guys have obeyed the scripture? Wie viele haben dieser Schrift hier gehorcht? Come on, be honest. Bitte, seid How ehrlich. Many guys have one marble eye? Come on. Wie viele haben da ein eingesetztes Auge, ein Glasauge? Your wife will tell us tonight. Come on. Also, deine Frau wird uns das sagen heute Abend. No, look what it's saying here. Nein, bitte schaut, beachtet, was es hier heißt. Jesus is expounding on the law. Jesus erklärt das Gesetz. And he's saying this. Und er sagt Folgendes. If you're going to live by the law, wenn ihr dem Gesetz nach leben wollt, live by the law. Dann lebt nach dem Gesetz. If you're going to be under the holiness of God, wenn ihr unter der Heiligkeit Gottes sein wollt, then be under the holiness of God. Dann seid unter der Heiligkeit Gottes. This is the same thing Paul said in Galatians 5. Das ist genau dasselbe, was auch Paulus in Galater 5 ausdrückt. These people who are under the law. Da sagt er, diese Leute, die unter dem Gesetz sind. In chapter 4, do you understand the law? Im Kapitel 4, versteht ihr das Gesetz? He said, I wish they would even mutilate themselves. Und er sagt, ich wünschte, sie würden sich selbst verstümmeln. Right? Castrate themselves. Sich kastrieren. You want to be under the law, then castrate yourself. Also wenn ihr unter dem Gesetz sein wollt, dann kastriert euch. You want to be under the law? Du möchtest unter dem Gesetz leben? Next time you look at a woman, you pluck your eye out. Dann das nächste Mal, wenn du auf eine andere Frau blickst, dann reißt dir das Auge raus. He was speaking plainly. Und da sprach er ganz deutlich. He meant exactly what he said. Er meinte genau das, was er sagte. If you want to be under the law. Wenn du unter dem Gesetz sein möchtest. Well, I don't want to be under the law. Nun, aber ich möchte nicht unter dem Gesetz sein. I want my hands. Ich möchte meine Hände haben. My ears. Meine Ohren. I want my teeth. Meine Zähne. If I eat the wrong thing, I don't want to break my teeth out. Und wenn ich die falschen Sachen esse, dann möchte ich nicht, dass mir die Zähne ausfallen. I don't want to be under the law. Ich möchte nicht unter dem Gesetz leben. Da hat es immer wieder Menschen gegeben in der Geschichte, die haben sich die Hände abgehackt. Es hat Menschen gegeben, die sich kastriert haben. Why? Warum? Because they did not understand the context in which Jesus was speaking. Weil sie den Zusammenhang nicht verstanden, in dem Jesus das ausdrückte. And that's a major law or rule in plain interpretation. Und das ist eine ganz wichtige Grundregel bei der richtigen Interpretation. Read the context. Lies den Vers im Zusammenhang. Read the context. Lies das im Zusammenhang. Who is Jesus speaking to? Zu wem spricht hier Jesus? Why is he saying what he's saying? Warum sagt er das, was er sagt? Because if we don't do that, weil wenn wir das nicht tun, we will either make a misapplication of the word, werden wir das entweder falsch anwenden, das Wort, and actually pluck our eye out, und uns buchstäblich das Auge rausreißen, when he wasn't even speaking to us, wenn er nicht einmal an uns sich wendete, or we will view the scripture as not having authority, oder wir werden die Schrift so betrachten, als ob sie keine Autorität hätte. Jesus didn't mean what he said. Ah, Jesus hat nicht das gemeint hier, was er sagte. Come on, which disciple ever did that? Schau mal, welcher Jünger hat das jemals getan? Where did they ever do that in the church? Wann machen sie das irgendwann einmal in der Gemeinde? He didn't mean what he said. Das hat er nicht gemeint, was er you sagte. Know what he meant exactly what he said. Wisst ihr was? Er hat genau das gemeint, was and er if sagte. You're legalistic tonight and under the law, und wenn du heute Abend dem Gesetz nach leben möchtest, legalistisch bist, unterm Gesetz, then you're in trouble with God. Dann hast du Probleme mit Gott. Because when you stand before God, weil wenn du vor Gott stehst, and you ever looked at a woman or a guy, und du hast jemals einer anderen Frau oder einem anderen Mann nachgesehen, someone gay here tonight or a guy, ist doch jemand schwul hier, you're a woman, you looked at a man or whatever, oder wenn du Frau bist und einem anderen Mann nachgestarrt hast, or lusted after some Mercedes, oder einem Mercedes da nachgeblickt hast, doch, like right? Irgend sowas. Oder du hast Geld gestohlen. And you still have your hands. Und du hast noch immer deine Hände dran. If you've been listening to gossip and you still have your ears. Wenn du üble Nachrede gehört hast und hast noch immer deine Ohren. And you're under the law, you're in big trouble. Und unter dem Gesetz bist, dann hast du große Schwierigkeiten. But thank God, aber dank that sei we Gott, have cleansed ourselves from these things. Dass wir uns von diesen Dingen gereinigt haben. We are rightly dividing the word of truth. Und dass wir das Wort richtig behandeln. Go back to 2 Timothy and we'll close. Geh zurück zum 2. Timotheus und dann werden wir abschließen. 2 Timothy. 2. Timotheus. Verse 22. Vers 22. Now flee from youthful lusts. Die jugendlichen Begierden aber fliehe. Pursue righteousness. Strebe aber nach Gerechtigkeit. Faith, love and peace. Glauben, Liebe und Frieden. With those who call on the Lord from a pure heart. Mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. There's two words for pure in the New Testament. Es gibt zwei verschiedene Worte für rein im Neuen Testament. Katharos. Seines Katharos. And hagnos. Und hagnos. Hagnos means uncontaminated. Hagnos bedeutet nicht verdorben. But catharsis means not mixed. Aber Katharsis bedeutet nicht vermischt. That means I can take water today and orange juice and I can mix them. Das heißt, ich kann heute Wasser und Orangensaft nehmen und kann das vermischen. And it's no longer hagnos water. Es ist nicht länger ein Wasser, das mit Hagnos bezeichnet wird. Right? It's not it's hagnos water, but it's not contaminated. I'm sorry. Es ist, pardon, also anders. Es ist nichts. It's the opposite. Ja, es ist das you Gegenteil. Put water with orange juice. Du nimmst also Wasser und Orangensaft. And you have hagnos. Und du bekommst das Wort hagnos. Which means it's not contaminated. Das heißt, es ist nicht verdorben oder but it's no longer, verschmutzt. Ja. It's no longer kathartos. Aber es ist nicht länger kathartos. Because it's no longer pure. Weil es nicht länger reines Wasser ist. It's mixed with orange juice. Es ist vermengt mit Orangensaft. But it's hagnos. There's no poison in it. Aber es ist Hagnos, das heißt, es ist kein Gift darin. And this word pure heart is katharos. Und dieses Wort hier, reines Herz, das ist Katharos. Don't mix. Das bedeutet, vermisch das nicht. Don't mix your thinking. Vermisch deine Gedanken look nicht. What it says. Let's read on and we'll close. Verse 23. Schauen wir, wie es da weitergeht im Vers 23. But refuse foolish and ignorant speculation. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Knowing that they produce quarrels. Da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. A pure heart. Ein reines Herz. Loves the word. Liebt das Wort. The Lord is my shepherd, I'll never lack a thing. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. I love it. Ich liebe das. Well, Jesus is a shepherd. Was he got a staff and some sheep in heaven? Was nur Jesus war ein Hirte, hat da einen Stab und die Schafe im Himmel? What are you stupid? Was bist du dumm? He is my shepherd. I don't care what you have in your weird mind. Er ist mein Hirte. Mir ist ganz gleich, was du da an deinen verrückten Gedanken denkst. In my heart, he is my shepherd. In meinem Herzen da ist er mein Hirte, so wie es da heißt. Behold, I stand at the door and knock. Habt inne, ich stehe an der Tür und klopfe. If anyone hears my voice and opens the door, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, I will come in and sup with him. Dann werde ich eintreten und mit ihm Mahl halten. Do you believe the Bible literally? Glaubst du an die Bibel buchstäblich? Then where is the door? Dann wo ist denn die Tür? He's speaking plainly. Er spricht hier ganz deutlich. And there is a door. Und es gibt eine Tür. It's in my heart. Die Tür meines Herzens. There's a door to my heart. Es gibt eine Tür in meinem Herzen. And he's knocking. Und er klopft an. And that was the second verse I ever heard as a believer. Und das war der zweite Vers, den ich überhaupt als Gläubiger hörte. And no one had to explain it to me. Und niemand musste mir das erklären. It was as plain as day. Das war einfach so deutlich wie der Tag, der Helle. The Lord was knocking on the door of my heart. Der Herr klopfte an die Tür meines Herzens. And I heard it. Und ich habe das gehört. And he came in and saved me. Und er ist zu mir hereingekommen und hat mich errettet. This is the way that we live. Und genau so leben wir. And if we live like this, und wenn wir so leben and love the word, und das Wort lieben and are in the word, und da im Wort and sind memorize Psalms, und Psalmen auswendig lernen songs, und die Lieder and hide the word in our heart, und das Wort in unserem Herzen verbergen over and over and over and over again, und zwar immer wieder und over immer wieder and over and come to men's meetings, und immer wieder und dann zu diesen Männertreffen come to Bible study, Bible school. Und Bibelrunden halten und besuchen und Bibelschule, das Wort verstecken, verbergen und gereinigt werden von diesen spekulativen Dingen, von dummen Dingen, wo es darum geht, zu vergeistlichen und zu verdrehen und eine wunderbare, ganz klare Interpretation der Schrift haben. We will be useful to the master. Dann werden wir für den Hausherrn nützlich sein. And we will be vessels of honor. Und wir werden Gefäße zur Ehre sein. Sanctified. Geheiligt. Prepared for every good work.